Moin, Detective. Hi, Sarge. Tag, Lieutenant. Morgen, Dave. Morgen, Steve. 87. Polizeirevier. Ich war's. Von Ed McBain. Siebenundachtzigstes Revier, Detective Kling. Ja? Ach so, Dave. Na, stell mal durch. Immer der mit seinen Mädchen. Alle Mädchen in dieser Stadt haben den lieben langen Tag nichts anderes zu tun, als Kling anzurufen und... Hallo, Liebling. Aha, sie ist es. Wer? Wer glaubst du wohl? Kim Novak persönlich. Sie ruft jeden Tag hier an, um Kling zu fragen. Würdet ihr bitte mit dem Quatsch aufhören? Wie üblich. Clowns hier machen wieder ihre Faxen. Sag ihnen, sie sollen weghören. Sag ihnen, wir seien irrsinnig verliebt. Was wissen die? Sag mal, bleibt es bei heute Abend? Ja, natürlich. Aber ich kann erst später. Warum? Ich muss nach dem Unterricht noch etwas abholen. Was? Ein paar Bücher. Ich muss noch ein paar Bücher abholen. Hör doch auf mit deiner Argwöhnerei. Und warum hörst du nicht auf, ein Schulmädchen zu sein? Warum heiratest du mich nicht? Wann? Morgen. Morgen kann ich nicht. Ich habe schrecklich viel zu tun. Die Welt braucht Sozialarbeiterinnen. Ich brauche dich auch. Teufel mit der Welt. Meine Socken sind ganz durchlöchert. Heute Abend komme ich und stopp sie dir. Nein, im Ernst. Ich habe eine Idee. Jetzt flüstert er. Halt den Mund! Immer wenn er an die guten Stellen kommt, fängt er an zu flüstern. Also, um 6:30, ja? Mir wäre 7 lieber. Ich habe mich übrigens verkleidet, damit deine neugierige Wirtin mich nicht erkennt. Was meinst du mit Verkleidung? Das wirst du schon sehen. Nein, jetzt gleich. Das weißt du doch. Jetzt hat sie ihn gefragt, ob er sie liebt. Los, Kling, wir hören. Ihr geht mir auf die Nerven. Wir sehen uns dann 7. Sag mal, was machen deine Kumpel da eigentlich? Stehen sie im Kreis um dich herum und pusten dir in den Nacken? Ganz so schlimm ist es nicht, aber ich höre jetzt trotzdem lieber auf. Also gut. So. Jetzt gehe ich zur Telefongesellschaft und beantrage, dass hier eine Telefonzelle installiert wird. Mein lieber Freund, es ist verboten, während der Dienstzeit Privatgespräche zu führen. Stimmt's, Meier? Diesen Anruf habe nicht ich geführt, er ist mit mir geführt worden. Und außerdem bin ich der Meinung, dass jeder Mensch einen Funken Privatleben haben sollte. Vor allem, wenn er gezwungen ist, mit einem Haufen Idioten zusammenzuarbeiten. Hohoho. Wenn ich mit meiner Verlobten... Oh, jetzt ist er sauer. Weil er sie seine Verlobte genannt hat, anstatt wie sonst sein Mädchen. Pass auf, Kling, ruf sie noch mal an und sage ihr, du hättest uns Gorillas jetzt aus dem Zimmer geworfen. Ach, zum Teufel mit euch! Da seht ihr, was ihr angerichtet habt. Jetzt kann ich den ganzen Mist wieder von vorne tippen. Um diese Tageszeit möchte ich immer schlafen. Achtzigstes Revier, Detective Meyer am Apparat. Was? Ja. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Ja, ich habe Sie verstanden. Wir kommen sofort. Das war's dann mit eurem Feierabend. Was gibt's? In der Culver Avenue hat irgendein Verrückter eine Buchhandlung zusammengeschossen. Drei Leute liegen tot auf dem Boden. Also los. Ganzer Haufen Toter da drin, Sir. Wissen Sie, wie man Protokoll führt? Ja, Sir. Dann kommen Sie mit. Jawohl, Sir. Oh, Scheiße. Hier liegt noch einer. Der lebt ja noch. Haben Sie einen Arzt verständigt? Eine Sekunde, nachdem wir hier ankamen. Gut. Hier liegen noch zwei. Zwei? Und hier zwei? Es sollen noch nur drei sein. Sind Sie der Besitzer? Ja. Mein Name ist Fennerman. Bitte. Bitte. Sehen Sie nach den anderen da hinten. Kommt die Ambulanz bald? Ein Irrsinniger, ein Wilder. Kümmern Sie sich um die anderen, bitte. Eine Frau ist dabei. Bitte kümmern Sie sich. Machen Sie bitte Platz, Polizei. Willis, Meyer, halten Sie die Leute hier weg. Bitte machen Sie Platz. Gehen Sie nach Hause, hier gibt es nichts zu sehen. Wo ist Steve? Hier bin ich. Pete, ich kann... Meyer, kommen Sie bitte. Ich schaffe das hier nicht. Das ist so entsetzlich. Oh mein Gott. Jemand kam hier rein und hat den ganzen Laden zusammengeschossen. Klings Verlobte. Claire, sie ist tot. Wo ist er jetzt? Ich habe ihn nach Hause geschickt. Ich musste ihn zwingen, vorzugehen. Lasst uns mal mit dem Sarg vorbei, bitte. Vorsicht. Das ist jetzt der Letzte. Einer lebte noch, als wir hier ankamen. Aber keine Ahnung, ob der durchkommt. Der Arzt sagt, sein Rückgrat sei zerschmettert. Was war hier los, verdammt nochmal? Wie viele insgesamt? Vier. Drei davon tot. Der Verletzte ist schon im Krankenhaus. War Klings Freundin? Ja, tot, als wir kamen. Wer hat jetzt Dienst, Meyer? Die ganze Geschichte passiert eine halbe Stunde vor Schichtwechsel. Ja, also wer? Cotton Horse, Brown und Parker. Und wo ist Cassidy gerade? Im Revier, um alles aufzunehmen. Dann bleiben Sie hier und ich schicke noch Parker. Geht das? Ich muss nur Sarah anrufen. Danke. Willis. Bitte, Pete. Sie fahren ins Krankenhaus und vernehmen den Verletzten. Okay. Wenn man Sie nicht zu dem Verletzten lässt, dann machen Sie denen die Hölle heiß. Sobald Sie etwas erfahren haben, rufen Sie mich im Revier an. Dort bin ich spätestens in 25 Minuten. Steve. Geht's? Los, Junge. Was? Fang dich. Mach schon. So eine gottverdammte Schweinerei. Ja. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will nach Hause zu meinen Kindern und kein Blut an meinen Händen haben. Aber ja. Ich will diese Sauerei nicht. Reiß dich zusammen. Zusammenreißen? Zusammenreißen? Wie das arme, verdammte Mädchen da auf dem Boden lag. Verdreht und zerbrochen und blutend, wie Bert sie in den Armen hielt, selber ganz blutverschmiert und er sie hin und her wiegte, hin und her, oh mein Gott. Kein Mensch hat dich gezwungen, Polizist zu werden. Allerdings, das ist verdammt richtig. Keiner zwingt mich. Kein Mensch hat mich gezwungen. Bert flüsterte immer wieder ihren Namen und er wiegte sie Und ich berührte ihn am Arm. Ich versuchte... Verstehst du, er sollte wissen, dass ich da bin. Dass ich einfach nur da bin. Aber er hat sich umgedreht und er hat mich nicht erkannt. Er drehte sich um und fragte, Claire? Als sollte ich ihm widersprechen. Also, als sollte ich ihm sagen, dass die Tote, die er in den Armen hielt, nicht sein Mädchen war. Verstehst du das, Pete? Verstehst du das? Komm, Steve. Ich brauche dich. Hast du schon jemand vernommen? Nein, ich... Dann müssen wir jetzt damit anfangen. Ich bin immer noch im Krankenhaus, Frankie. Nein, nichts. Der Mann ist schon tot gewesen, als er hier ankam. Ja, ich weiß, aber ich habe mit den Sanitätern geredet. Nein, gestöhnt habe er. Ein paar Mal habe er Mola gesagt. Das habe ich ja auch gefragt. Mola, sonst nichts. Ein paar Mal Mola. Keine Ahnung. Ich mache jetzt mal weiter. Ich gehe zu der Frau, die im Laden ohnmächtig wurde. Wird auf Schock behandelt. Ich melde mich wieder. Was wollen Sie denn? Ich möchte... Sind Sie der Arzt? Nein, Ma'am. Wie komme ich bloß aus diesem Irrenhaus raus? Was wollen Sie denn? Wer sind Sie eigentlich? Detective... Polizei! Schwester! Schwester! Beruhigen Sie sich doch. Ich will ja Seit nur... Seit wann ist es ein Verbrechen, in Ohnmacht zu fallen? Natürlich nicht. Ich habe allen gesagt, dass ich völlig in Ordnung bin, immer wieder. Aber die haben mich einfach in den Krankenwagen gesteckt und hierher gebracht. Ich konnte mich gar nicht wehren. Aber Sie waren doch ohnmächtig. Sie brauchen mir nicht zu sagen, wie es mir ging. Ich meine ja nur, wenn Sie doch ohnmächtig waren, wie können Sie da allen erzählt haben, Sie seien völlig in Ordnung? Wer sind Sie denn nun eigentlich? Einer von diesen 9-mal klugen Polizeifritzen. Ja. Ich liege hier und man hetzt mir Sherlock Holmes auf den Hals. Ich möchte Ihnen doch nur ein paar Fragen stellen, Miss Klein. Ich beantworte keine Fragen. Ich bin eine kranke Frau. Ich habe einen Schock. Und jetzt zum Teufel verschwinden Sie endlich. Miss Klein, 4 Menschen sind ermordet worden. Wie heißen Sie? Willis. Ich konnte nur an das Abendessen für meinen Bruder denken. Jeden Abend kommt er um 7 nach Hause und sein Essen ist fertig. Und jetzt ist es schon viel später und ich liege hier im Krankenhaus. Er ist so penibel mit seinem Essen. Und da sagen Sie, 4 Menschen sind ermordet worden. Und ich gehöre zu denen, die Glück hatten. Was wollen Sie von mir wissen, Mr. Willis? Können Sie mir schildern, was sich in der Buchhandlung abgespielt hat, Miss Klein? Ich wollte mir ein Buch ausleihen. In der Buchhandlung kann man nämlich auch Bücher ausleihen, wissen Sie? Links an der Seite. Da stand ich gerade, als der Mann mit dem Schießen anfing. Es war also ein Mann, Miss Klein? Ja, natürlich. Ich stand also an dem Regal, wo Mr. Fenneman die Leihbücher aufgestellt hat, als ich plötzlich lautes Getöse hörte. Ich drehte mich um und sah diesen Kerl, der schießt, 2 Pistolen in der Hand. Dann sah ich einen jungen Mann in einem leichten Sommeranzug, der fiel plötzlich gegen den Tisch. Voller Blut. Und was geschah dann, Miss Klein? Dann bin ich ohnmächtig geworden. Das Blut. Aber bevor Sie ohnmächtig wurden, konnten Sie den Mann noch sehen, der geschossen hat? Ja, natürlich. Können Sie mir beschreiben, wie er aussah? Ich werde es versuchen. Wo soll ich anfangen? Also, war er groß? Klein? Mittel? Mittelgroß, glaube ich. Was verstehen Sie denn unter Mittel? Na, sagen wir mal 1,70. Sie würden ihn also nicht als einen großen Mann bezeichnen? Nein, er war nicht so klein wie... Nicht so klein wie ich, meinen Sie? Ja, er war schon größer als Sie. Aber nicht richtig groß. Gut. Und was hatte er an? Einen schwarzen Regenmantel. Haben Sie sonst irgendetwas an ihm bemerkt? Er trug eine schwarze Kappe und eine Sonnenbrille. Irgendwelche besonderen Merkmale? Ich meine, irgendwelche Narben oder Verkrüppelungen oder was Ähnliches? Nein, nichts. War es ein Schwarzer oder ein Weißer? Ein Weißer. Und was waren das für Waffen, die er in der Hand hielt? Die waren riesig. Wissen Sie, wie eine 45er aussieht? Nein, tut mir leid. Macht nichts, Miss Klein. Sie haben uns schon sehr geholfen. Können Sie mir noch etwas über das Alter des Mannes sagen? Ich würde sagen, so um die 38. Für wie alt schätzen Sie mich? 48, stimmt's? 46. Nicht schlecht. Sie sind eine gute Beobachterin. Ich fasse Ihre Aussage noch einmal zusammen. Sie sagen, Sie haben einen mittelgroßen, ungefähr 38-jährigen weißen Mann gesehen, der einen schwarzen Regenmantel trug. Dazu eine schwarze Kappe und eine Sonnenbrille. Er trug keine Handschuhe. Nein. In jeder Hand eine große Waffe. Und Sie konnten weder Narben noch Verkrüppelung feststellen. Ja, das war's wohl. Ja, genau. Ja, es geht mir gut. Danke, Steve. Nein, Steve, nichts. Nein, danke. Nein, Steve, du brauchst nicht vorbeizukommen. Ja. Nein. Nein. Steve, ich muss mal mit dir reden. Bitte sehr. Hältst du den Kerl für einen Psychopathen? Nein. Siehst du? Ich auch nicht. Die ganze Nacht habe ich darüber nachgedacht, was in der Buchhandlung passiert ist. Ich habe keine Sekunde geschlafen. Bei mir war es mit dem Schlafen auch nicht so toll. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wenn der Kerl wirklich ein Psychopath sein sollte, dann veranstaltet er morgen dasselbe wieder. Diesmal nimmt er sich vielleicht einen Supermarkt. Und wieder müssen 4 Leute dran glauben. Ja, habe ich recht oder nicht? Ja. Aber das tut er nur, wenn er geistesgestört ist. Und seine Handlung spricht bis jetzt nicht dafür, oder? Richtig. Der Kerl geht in einen Buchladen und schießt einfach um sich. Der muss doch verrückt sein, aber das glaube ich eben nicht. Und warum nicht? Instinkt. Eingebung. Keine Ahnung warum. Ich weiß nur, dass dieser Kerl kein Verrückter sein kann. Irgendjemand im Laden sollte dran glauben. Der hatte es auf jemand abgesehen. Der spazierte hinein und wen er außer seinem Opfer noch niedermähte, war ihm völlig gleichgültig. Genau so stelle ich es mir vor. Ja, so ungefähr stelle ich es mir auch vor. Wenn wir mal annehmen, dass er erreicht hat, was er wollte. Und was, wenn nicht? Wie meinst du das? Ja, wenn er nicht den bekommen hat, hinter dem er hier war. Daran habe ich auch schon gedacht, aber meinst du, der hat es auf einen der Überlebenden abgesehen? Dann müssen alle unter Polizeischutz gestellt werden. Ich habe dran gedacht, aber dann habe ich den Gedanken wieder fallen lassen. Ich auch. Und was glaubst du? In dem Laden gibt es 3 Abteilungen. 2 Seitenflügel und die Kasse, an der Fennerman saß. Wenn der Mörder es auf Fennerman abgesehen hätte, braucht er nur geradeaus zu schießen. Er saß ja direkt vor ihm. Wenn er jemand in der Abteilung suchte, in der die 3 Überlebenden standen, hätte er gleich in diese Richtung geschossen. Aber nein, stattdessen betritt er den Laden und schießt sofort in die ihm am nächsten gelegene Abteilung hinein. Ich glaube, sein Opfer ist tot. Er hat genau den erwischt, den er wollte. Aber dann müssen wir noch was anderes berücksichtigen. Und das wäre? Wir wissen nicht, auf wen er aus war, aber Steve, du weißt... Ich weiß. Claire Townsend. Das ist eben auch eine Möglichkeit. Dass Claire das Opfer sein sollte. Steve, ich arbeite mit. Hältst du das für eine gute Idee, Bert? Ich habe eben mit dem Chef gesprochen. Der meint, es sei gut so. Ich dachte nur... Ich will aber mitarbeiten, Steve. Du siehst fertig aus, Bert. Na und? Das war doch kein Vorwurf. Hast du dir das gut überlegt? Ja, ich war doch im Dienst, als der Notruf kam. Also offiziell bin ich... Bert, mir ist es ja recht, aber ich dachte dabei vor allem an dich. Ich bin in Ordnung, wenn wir ihn erwischen. Gut. Na gut. Willst du den ballistischen Bericht einsehen? Zwei verschiedene Waffen hat der Kerl benutzt? Wir nehmen an, dass er hinter einem von den Vieren her war. Claire? Das ist eine von den vier Möglichkeiten, ja. Wir wissen nicht, hinter wem er her war. Heute haben wir uns mit Mrs. Land unterhalten. Wir hatten eine neue Spur, die aber falsch war. Die anderen Angehörigen wollen wir heute und morgen aufsuchen. Einen werde ich übernehmen. Claires Vater möchte ich lieber nicht befragen. Er ist ein alter Mann und... Natürlich. Bert, ich meine... Ich glaube, Bert, wir sollten eines klarstellen. Ja? Wir wollen diesen Kerl erwischen. Und zwar schleunigst. Das weiß ich. Wir haben so gut wie nichts in der Hand, dass wir die Sache sehr schwer machen. Sie wird aber noch schwerer, wenn... Wenn was? Wenn wir nicht als Team arbeiten. Das tun wir doch, oder? Bist du dir wirklich im Klaren, ob du dabei sein willst? Aber ja! Glaubst du, dass du die Kraft hast, jemanden zu befragen und Einzelheiten über Claires Tod zu erfahren und dabei einen klaren Kopf? Ja, das werde ich schon fertig bringen. Unterbrich mich nicht, Bert. Ich spreche von einem mehrfachen Mord und eines der Opfer war... Ich habe dir gesagt, ich bring's fertig. Und eines der Opfer war Claire Townsend. Du bist ein Mistkerl, Steve. Kannst du immer noch? Ich kann's und ich will's und... Das glaube ich eben nicht. Aber ich... Nicht mal hier im Revier darf ich ihren Namen aussprechen, verdammt nochmal. Was stellst du erst an, wenn jemand beschreibt, wie sie getötet wurde? Ich weiß, dass sie getötet wurde. Bert. Ich weiß, dass sie tot ist, Steve. Hör zu, lass die Finger davon. Tu mir den Gefallen. Freitag, der 13. Meine Mutter nannte das immer einen verdammten Hexentag. Steve, ich weiß, dass Claire tot ist. Ich werde es können. Ich kann... Keine Sorge, Steve, ich arbeite mit. Und ich denke, du brauchst keine Angst, um mich zu haben. Du hast keine Ahnung, wie gern ich diesen Kerl erwischen möchte. Bis wir ihn gefunden haben, werde ich zu nichts anderem mehr fähig sein, glaube mir. Nicht die Spur zu irgendetwas nütze, verdammt nochmal. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass er hinter Claire her war. Ich weiß. Und es besteht die Möglichkeit, dass wir Dinge über Claire herausfinden werden, die dir nicht angenehm sind. Über Claire gibt es für mich nichts Neues herauszufinden. Mord öffnet viele geheime Türen, Bert. Was soll ich tun? Wo soll ich anfangen? Wohin soll ich zuerst? Zuerst geh mal wieder nach Hause und rasier dich. Geh unter die Dusche, zieh dich um. Hier ist die Adresse von Mrs. Joseph Wexler. Wir müssen herausfinden, ob eins der Opfer vielleicht Drohungen bekommen hat oder sowas. Wir müssen herausfinden, hinter wem er wirklich her war. Okay. Bert? Ja? Du weißt, wie uns bei dieser ganzen Geschichte zumute ist? Ich glaube schon. Okay. Ja? Mrs. Wexler? Nein. Sind Sie der neue Rabbiner? Wie bitte? Der neue... Ach so, nein, ich komme von der Polizei. Oh, dann wollen Sie wohl Ruth sprechen. Handelt es sich dabei um Mrs. Wexler? Jawohl. Ja, wenn das bitte möglich wäre. Dann kommen Sie bitte herein. Guten Tag, Mrs. Wexler. Guten Tag. Freut mich, dass Sie so lange kennen. Mrs. Wexler, ich weiß genau, wie schwer... Nein, ich möchte sprechen mit Ihnen. Ich will helfen der Polizei. Wenn ich mache keine Hilfe, Sie werden nicht fangen, den Mörder. Dann, Sie sind sehr liebenswürdig, Mrs. Wexler. Und ich versuche nicht, zu viele Fragen zu stellen. Nehmen Sie nur Zeit. Mrs. Wexler, haben Sie eine Ahnung, was Ihr Mann gerade in dieser Buchhandlung wollte? Ja, wenn er geht in sein Geschäft, er geht immer dorthin. Was für ein Geschäft? Eisenwaren. Aha. Sein Geschäft liegt also in der Nähe der Buchhandlung. Ging er oft dorthin? Ja, weil er hat gelesen. Viel hat er gelesen, mein Josef. Ein richtiger Bucher war er. Gesprochen hat er nicht gut. Ich habe auch schwer mit der... Nur der Grammatik habe ich schwer. Aber er hat gehabt noch schwerer, weil ihm haben manchmal gefehlt die richtigen Worte. Sie verstehen? Er hat immer gedacht, wenn er liest, vieles hilft ihm. Mit den Worten. Und wie sie kommen richtig, ja, so nacheinander, richtig in die Sätze. Und wenn ich hab gesagt, ich hab gehört, da ist ein schönes Buch, dann ist er gegangen und hat's geholt. Er hat's mal gelesen vor. Abends, wenn wir gegangen sind ins Bett. Und letzte Woche, da hab ich wieder gehört, da wäre ein schönes Buch. Und er ist gegangen danach. Welches Buch war das, Mrs. Wexler? Marjorie Morningstar. Tja, war ein großer Aufruhr, wie es kam heraus. Einige von unseren Leuten, sie waren beleidigt. Ich hab gesagt zu Joseph, wie kann Mr. Vogue? Der hat geschrieben, die Kane war ihr Schicksal. Was ist ein sehr gutes Buch? Du hast mir so gern gelesen vor. Wie kann der Mr. Vogue, was ist ein guter Schreiber, schreiben ein Buch, was beleidigt die Juden? Das wird sein gewisser Irrtum, Joseph. Der Mr. Vogue wird sein die Person, die ist beleidigt worden. Die Menschen, sie haben nicht verstanden seine Liebe. Also geh, hab ich gesagt, geh und hol die Marjorie Morningstar, damit wir uns können machen, selber die Meinung. Und er ist gleich gegangen? Nein, nicht gleich. Er geht immer, wenn er macht Pause. Zu Mittag macht er Pause mit seinem Geschäft. Dann er macht kleine Wege. Was verstehen Sie unter kleine Wege? Na ja. War zum Beispiel unser Kofferradio, war er kaputt. Da musste er nur laufen, ein kleines Stickelach. Und am Abend, wenn er hat zugemacht sein Geschäft, hat er ihn wieder geholt, den Radio. War ein kleiner Weg, ja? Ja, ich verstehe. Oder wie hat bekommen unser Auto den Schramm vorn am Kotflügel? Weil irgend so ein Meschuggener Goi hat geschrammt, unser Auto hat geschrammt und ist weitergefahren. Die Farbe war ab von dem Blech. Was hat er sollen machen, der Josef? Er musste es lassen reparieren. Sind Sie denn nicht versichert? Doch, aber no. Was würden Sie machen, wenn Sie haben selber Beteiligung $50 und Werkstatt gleich bei Geschäft von Josef, fast gleich daneben und der macht wieder schön das Auto für $30? Hm? Verstehe. Ei. Da fällt mir ein, ich muss noch zahlen, die $30. Rechnung ist erst gekommen, letzte Woche. Gibt es jemand, der einen Grund haben könnte, ihren Mann zu töten, Mrs. Wexler? Töten? Das ist ein schreckliches Wort. Dass er tot ist, mein Josef. Dass er nicht mehr da ist. Dass er nie mehr wird mir was vorlesen. Also ich werde liegen allein in meinem Bett. Hatte Ihr Mann Feinde, Mrs. Wexler? Hat er vielleicht Drohbriefe bekommen? Hat er sich mit jemandem gestritten? Böse Worte? Böse Worte? Ja. Da sind viel böse Worte in der Welt. Ja. Er war ein guter Mann. Mein Mann. Böse Worte? Ja. Mr. Townsend, wir müssen Sie leider manches fragen. Ich hoffe, Sie verstehen. Aber ja. Aber darf ich Sie zuerst einiges fragen, wenn es recht ist? Natürlich. Ich möchte wissen, hat das irgendwas mit Bert zu tun? Wie meinen Sie das? Ich mag Bert gern. Schon von dem Moment an, als Claire ihn hier anbrachte. Er hat Wunder an ihr vollbracht, müssen Sie wissen. Sie hatte doch diese schreckliche Sache hinter sich. Ihr Freund war in Korea gefallen und eine Zeit lang. Sie wusste nicht mehr, wie man lebt. Wissen Sie, was ich meine? Ich dachte, ich... Also Claire gab ganz einfach auf, vollkommen, bis Bert kam. Und da wurde plötzlich alles anders. Sie lebte wieder. Und jetzt? Ja, Mr. Townsend? Na, jetzt dachte ich, also Bird ist Polizist. Und ich habe ihn gern, ich habe ihn wirklich gern. Aber wurde Claire vielleicht ermordet, weil sie einen Polizisten zum Freund hatte? Das glauben wir nicht, Mr. Townsend. Aber warum wurde sie dann ermordet? Tausendmal habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und ich bin der Meinung, vielleicht hatte irgendjemand Wut auf Bird und ließ sie an Claire aus. Er hat sie ermordet, um sich an Bird zu rächen, nur weil er Polizist ist. Könnte das nicht einen Sinn ergeben? Also wenn irgendetwas an dieser gottverfluchten Geschichte einen Sinn haben sollte, wäre das nicht einer? An diese Möglichkeit dachten wir auch schon, Mr. Townsend. Wir sind anhand unserer Unterlagen allen wesentlichen Verhaftungen, die Bird vorgenommen hat, nachgegangen. Die kleineren Sachen haben wir gleich unter den Tisch fallen lassen. Und dann haben wir all die Fälle gestrichen, bei denen die entsprechenden Männer und Frauen noch im Gefängnis sitzen. Ja, das verstehe ich. Und alle, die schon seit mehr als einem Jahr entlassen sind. Wir nehmen an, dass ein solcher Racheakt schon sehr bald nach der... Ja, das verstehe ich schon. Okay, also konnten wir uns auf die konzentrieren, die mit Straferlass oder erst vor kurzer Zeit entlassen wurden. Zumindest auf die, von denen wir die Adressen vorliegen haben. Natürlich müssen noch mehrere von ihnen befragt werden, aber ehrlich gesagt scheint uns eine solche Art des Mordes ausgeschlossen zu sein. Ja, aber wollen Sie das wissen? Jeder Mordfall, Mr. Townsend, erzeugt ein ganz bestimmtes Gefühl. Wenn man lange genug unseren Job macht, dann entwickelt sich das von ganz allein. Es ist einfach eine Sache der Erfahrung. Wir sind der Meinung, dass der Mord an Claire nichts damit zu tun hat, dass Bird Polizist ist. Natürlich können wir uns irren, Mr. Townsend, aber das glauben wir nicht. Vorläufig gehen unsere Vermutungen in eine andere Richtung. Was wäre das für eine Richtung? Wir nehmen an, dass der Mörder es auf eine ganz bestimmte Person in der Buchhandlung abgesehen hatte und dass er diese Person auch erwischt hat. Und das könnte auch Claire gewesen sein? Das könnte auch Claire gewesen sein, ja. Mr. Townsend, wir haben keineswegs die Möglichkeit ausgeschlossen, dass jemand, der auf Bird wütend war, seinen Hass an ihrer Tochter ausließ. So etwas hat es schon gegeben und wir untersuchen diese Möglichkeit ja auch noch genau. Wir versuchen nur, Ihnen klarzumachen, dass eine Spur dieser Art in diesem Fall nicht die günstigste zu sein scheint. Darum geht es. Ich wünschte, Bird hätte damit nichts zu tun. Dann bitte glauben Sie auch fest daran. Ich möchte ja schon. Auf jeden Fall wurde Claire als eine von vieren ermordet. Ist Ihre Tochter von irgendjemand bedroht worden? Hat sie Anrufe bekommen oder Briefe? Nein, nichts. Sie wissen doch, sie war Sozialarbeiterin. Sie war beliebt. Ich verstehe. Erwähnte Claire manchmal besondere Patienten, mit denen sie zu tun hatte? Ja, manchmal schon. Können Sie sich noch an einzelne Namen erinnern, Mr. Townsend? Nein. An Ihre letzte Patientin, ja. Die hieß Eileen. Warten Sie mal. Eileen. Eileen Glennon, ja. Eileen Glennon. Was wollen Sie jetzt tun? Wir werden uns mal das Krankenhaus ansehen, in dem Ihre Tochter gearbeitet hat. Vielleicht finden wir ja dort etwas, was uns weiterhilft. Und dann werden wir diese Mrs. Glennon befragen. Ich hasse Krankenhäuser. Da wird mir zu viel gestorben. Ich wäre auch allein gefahren. Nein, ich hasse einfach nur Krankenhäuser, das ist alles. Was machen die anderen? Cutten untersucht den Überfall auf die Buchhandlung im letzten Jahr. Unseren Berichten nach wurde der Täter vor 2 Jahren entlassen und ging nach Denver zurück. Er will herausbekommen, ob der Knabe nicht auch hier aufgetaucht ist. Was noch? Er nimmt jede Festnahme, bei der Bird beteiligt war, genau unter die Lupe und nimmt sich jeden auch nur annähernd Verdächtigen einzeln vor. Der hat genug zu tun, Steve. Okay. Was macht Brown? Brown versucht, Kontakt mit der Familie oder den Freunden des vierten Opfers zu bekommen. Wie hieß der Mensch nochmal? La Scala. Ja, stimmt. Anthony La Scala. Hat Brown wenigstens von diesem La Scala eine Adresse ausfindig machen können? Noch nicht. Merkwürdig, oder? Ja, stimmt. Als ob er sich verkriechen wollte. Wer ist da? Detective Willis. Was wollen Sie? Ich liege im Bett. Ich möchte mit Ihnen sprechen, Mrs. Glenn. Dann müssen Sie nächste Woche wiederkommen. Ich liege im Bett. Ich möchte aber gerne jetzt mit Ihnen sprechen. Warum? Mrs. Glennon, würden Sie bitte die Tür öffnen? Bei der heiligen Mutter Maria, sie ist ja auf. Warum kommen Sie her? Mrs. Glennon, Sie haben eine Tochter? Ja, und einen Sohn. Wie alt sind Ihre Kinder? Eileen ist 16 und Therese ist 18. Warum? Wo sind Sie? Warum wollen Sie das wissen? Sie haben nichts Böses getan. Davon war auch nicht die Rede, Mrs. Glenn. Ich wollte nur... Was wollen Sie von meiner Mutter? Meine Mutter ist gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden. Schon gut, Junge. Mom, das erledige ich besser für dich. Mister, es wäre besser, Sie würden sofort verduften. Damit du klar siehst, mein Junge, ich untersuche einen Mord. Und deswegen bleibe ich erst mal hier. Mord? Wer wurde ermordet? Kennst du jemanden, der Claire Townsend heißt? Nein. Wer soll das sein? Ich aber. Jetzt hören Sie mal gut zu, Mister. Ich habe Ihnen schon mitgeteilt, dass meine Mutter krank ist. Mir ist vollkommen egal, was Sie untersuchen. Sie wird auf jeden Fall nicht... Mary, jetzt halt endlich den Mund! Und jetzt verschwinde. Was meinst du mit verschwinde? Auf die Straße. Zu deinen Freunden. Er hat ein dolles Temperament. Hat Claire sie geschickt? Claire ist tot. Was? Was sagen Sie da? Ja. Oh mein Gott. Und soviel ich verstanden habe, war Ihre Tochter mit Claire befreundet. Ja. Wann haben Sie Claire das letzte Mal gesehen, Mrs. Glenn? Im Krankenhaus. Und Ihre Tochter? Eileen. Ich... Wo ist sie im Moment? Sie ist bei meiner Schwester in Bethtown. Gut. Wie heißt Ihre Schwester? Iris. Iris. Und weiter? Iris, warum wollen Sie das eigentlich wissen? Auch nur für meinen Bericht. Sie heißt Iris Muller. Wo traf Ihre Tochter Claire Townsend? Im Krankenhaus. Ich bin jetzt müde. Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrer Tochter gesprochen? Gestern. Ja, gestern. Vielen Dank, Mrs. Glenn. Sie haben mir sehr geholfen. Sind Sie der Besitzer? Wer will das wissen? Entschuldigen Sie, mein Name ist Brown. Detective Brown vom 87. Revier. Wir untersuchen den Mordfall in der Buchhandlung, bei dem auch ein Kunde von Ihnen umgebracht wurde, Mr. Wexler. Joe Wexler, klar. Den kannte ich. Er hatte ein kleines Geschäft hier in der Nähe. Wenn wir mal was brauchten, dann sind wir immer zu ihm rüber. Ein feiner Kerl. Zigarre? Nein, vielen Dank. Was? Mögen Sie keine Zigarren? Doch, aber nicht morgens. Morgens, mittags, ist doch egal. Ich rauche eine. Soweit ich informiert bin, hatte Mr. Wexler vor dem Unfall eine kleine Reparatur bei Ihnen machen lassen. Stimmt. Eine kleine Lackierarbeit, war nichts Besonderes. Haben Sie die Arbeit selbst gemacht? Nein, sowas macht mein Lackierer. War ja nur eine Kleinigkeit. Irgendein Blödmann ist in Joes geparkten Wagen reingefahren. Also brachte er die Karre hierher. Der Wagen wurde angefahren? Na, nichts soll es. Wissen Sie, nur so ein Kratzer. Buddy hat's wieder gerichtet. Buddy? Das ist der Lackierer, Buddy, ja. Und wer bezahlt den Schaden? Mr. Wexler oder der Fahrer, der ihm reingefahren ist? Um ehrlich zu sein, bis jetzt noch keiner. Letzte Woche habe ich Joe die Rechnung geschickt. Ich konnte ja nicht wissen, dass er sterben würde. Aber ich kann noch auf mein Geld warten. Seine Frau hat jetzt genug Kummer. Aber Sie haben die Rechnung schon abgeschickt an Mr. Wexler. Ja, Joe wusste ja nicht, wer ihm da reingekarrt war. Er kam vom Essen und da hatte auf seinem Blech diesen Kratzer. Also brachte er den Wagen her und wir haben es wieder in Ordnung gebracht. Buddy ist ein prima Mann. Ist zwar erst einen Monat hier, aber ist viel besser als der letzte Bursche, den ich hatte. Ich könnte nicht zufällig mal mit ihm sprechen? Ja klar, er ist da hinten. Er bearbeitet gerade den 56er Ford. Sie können ihn nicht verfehlen. Buddy? Entschuldigung, aber ich weiß Ihren Nachnamen nicht. Manners. Buddy Manners. Was wollen Sie? Ich komme von der Polizei und hätte gerne ein paar Fragen an Sie gestellt. Polizei? Fragen Sie. Sie haben eine kleine Arbeit für Joe Wexler erledigt. Wexler? Wexler. Ach ja, der 59er Chevy, stimmt. Ein bisschen Farbe auf den Kotflügel, richtig. Ich kann mir die Kundschaft nur an Ihren Wagen merken. Ich nehme an, Sie wissen, was Mr. Wexler inzwischen zugestoßen ist. Ich weiß nur Bescheid über seinen Wagen. Mr. Wexler ist vergangenen Freitag erschossen worden. Das tut mir leid. Lesen Sie keine Zeitung, Mr. Mills? Ich hatte viel zu tun und übers Wochenende bin ich zu einer Freundin nach Boston gefahren. Kannten Sie Wexler gut? Ich habe ihn zweimal gesehen. Das erste Mal, als er seinen Wagen anbrachte, und dann kam er nochmal, als ich gerade am Lackieren war. Die Farbe gefiel ihm nicht. Also mischte ich ihm eine neue Brühe zusammen und spritzte den Kotflügel nochmal über. Das war dann richtig. Und danach haben Sie ihn nicht mehr gesehen? Nein. Tot, wie? Ja, war ein netter Kerl. Ich meine, für einen miesen Juden. Warum sagen Sie das? Naja, er schien wirklich nett zu sein. Nein, ich meine, warum sagen Sie mieser Jude? Ja, weil er das war. Ich meine, haben Sie ihn mal reden hören? Es klang, als käme er direkt vom Schiff. Eine Wucht, sage ich Ihnen. Diese Lackierarbeit, hatten Sie wegen der Farbe Streit? Streit? Nein. Er meinte nur, es sei die falsche Farbe. Und ich sagte, okay, mach eine neue. Und die war es dann. Ja, manchmal ist es schwer, dieselbe Farbe zu treffen. Ich habe mein Bestes getan. Dann war er wohl zufrieden. Als er den Wagen holte, habe ich keine Klagen mehr gehört. Dann sprachen Sie also nochmal mit ihm? Nein, ich sagte ja, ich habe ihn nur zweimal gesehen. Aber wenn er nochmal gemeckert hätte, dann hätte ich es von meinem Boss gehört. Er wäre mir aufs Dach gestiegen. Also scheint er zufrieden gewesen zu sein. Wie heißt denn Ihre Freundin in Boston? Warum? Ich bin einfach nur neugierig. Sie glauben mir wohl nicht. Mary Nelson. Sie wohnt in West Newton. Sie können sie ja fragen. Das mache ich vielleicht auch. Wie wurde er denn getötet? Der Jude. Erschossen. Jemand hat ihn erschossen. Üble Geschichte. Naja. Na, vielen Dank, Mr. Manners. Tut mir leid, Sie bei der Arbeit gestört zu haben. Ist schon okay. Jederzeit wieder. Wann ging Manners am Freitag hier weg? So um 2:30 herum. Diese Lackierarbeit, hat sich Wexler darüber beschwert? Nein. Nur über die erste Farbe, die Buddy zusammengemischt hat. Passte nicht genau. Sie kam aber dann klar. Kein Streit deswegen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Buddy ist ziemlich friedlich. Wir möchten dich etwas fragen. Was? Über Claire. 87. Revier, Detective Carella. Oh ja, Sir. Nein, wir konnten sie noch nicht finden. Wir ermitteln gerade in allen Pfandleihen, Mr. Mendel. Ja, Sir, sobald wir etwas erfahren haben. Vielen Dank für Ihren Anruf. Was wollt ihr wissen? Hat sie dir gegenüber jemals Eileen Glennon erwähnt? Bitte, Bert, versuch dich zu erinnern, ja? Es hätte im September gewesen sein können, als Mrs. Glennon im Krankenhaus lag. Hat Claire von dem Zusammentreffen mit Mrs. Glennons Tochter gesprochen? Nein. Ich würde mich an jedes Detail erinnern, was mit der Familie Glennon zusammenhängt. Nein, sie hat das Mädchen nie erwähnt. Hat sie überhaupt jemals ein Mädchen erwähnt? Ich meine, schien sie sich über ihre Patienten im Allgemeinen Sorgen zu machen? Nein. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Worüber habt ihr euch unterhalten? Wie meinst du das? Naja, wenn ihr zusammen wart. Wir haben über vieles gesprochen. Zum Beispiel? Sie hatte einmal Zahnschmerzen. Das muss so Anfang September gewesen sein und sie musste zum Zahnarzt. Sie hasste Zahnärzte. Abends haben wir uns getroffen, sie klagte über ihr taubes Kind, das kam von der Spritze. Ich sollte sie schlagen. Sie sagte, los, starker Mann. Sie machte sich lustig, versteht ihr, weil ich Polizist bin. Sprach sie auch über die Universität? Aber ja. Mit einem Dozenten hatte sie mal irgendeinen Ärger. Nein, nein, nicht, was ihr denkt, nichts Ernsthaftes. Der Dozent hatte eine ganz bestimmte Vorstellung von Sozialarbeit, Claire hatte eine andere. Was waren das für Vorstellungen? Genau erinnere ich mich nicht. Du weißt, wie das so zugeht. Jeder hat seine eigenen Ideen. Und Claire hat nebenher gearbeitet? Ja, aber das tun noch fast alle. Die Arbeit hat ihr sehr viel bedeutet. Der einzige Grund, warum wir nicht verheiratet waren. Sie wollte erst mit ihrer Ausbildung fertig sein. Wohin seid ihr gegangen, wenn ihr abends unterwegs wart? Hattet ihr einen Lieblingsplatz? Eigentlich nicht. Ins Kino, manchmal ins Theater oder tanzen. Sie tanzte sehr gern. Sie war eine gute Tänzerin. Sie war... Hat sie je ein möbliertes Zimmer in der South Avenue erwähnt? Ein möbliertes Zimmer? Soll das heißen? Nein. Wir glauben, dass sie eins gemietet hat. Um ehrlich zu sein, wir wissen es. Warum soll Claire ein möbliertes Zimmer gemietet haben? Um Aline Glenn dort unterzubringen. Und warum? Weil Aline eine Abtreibung vornehmen ließ. Aber was hat denn Claire damit zu tun? Claire hat alles vorbereitet. Nein, nein, da irrst du dich. Bert, wir haben alles genau überprüft. Das ist völlig unmöglich. Claire würde niemals... Nein, sie kannte die Gesetze darüber ganz genau. Ihr irrt euch. Bei sowas hätte sie nie mitgemacht. Erkundigte sie sich nach dem Abtreibungsparagrafen? Ja. Wann war das? Irgendwann im vergangenen Monat. Ich dachte zuerst, ich dachte, sie wäre... Weiter, Bert. Ich dachte... Aber dann war es doch anders. Hat sie dich gefragt, wann eine Abtreibung gesetzlich erlaubt sei? Ja. Und ich habe gesagt, nur dann, wenn entweder das Leben der Mutter oder das Leben des Kindes in unmittelbarer Gefahr ist. Du kennst das Gesetz. Ja, weiter. Das ist alles. Bist du sicher? Ich stellte noch eine Frage. Moment mal. Ja. Welche? Sie fragte mich, ob das Opfer einer Vergewaltigung... Sie fragte mich, ob dann ein Eingriff erlaubt sei. Da haben wir es. Deswegen das ganze verdammte Versteckspiel. Natürlich, deswegen auch das möblierte Zimmer. Weil Aline nicht nach Hause gehen konnte, wenn der Bruder herausgefunden hätte, dass man sie vergewaltigt. Halt, halt, was soll das heißen? Was hast du Claire gesagt? Ich sagte ihr, ich wüsste es nicht genau. Ich meinte, es sei vom moralischen Standpunkt aus unter diesen Umständen vielleicht möglich. Ich wusste es eben nicht genau. Ja, und sie? Was sagte sie? Ich rief dann am nächsten Tag bei der Staatsanwaltschaft an. Die sagten, wenn es darum geht, das Leben der Mutter zu retten, das ist alles. Alles andere ist strafbar. Und Claire, was meinte sie? Claire ging fast die Wände hoch. Sie sagte, das Gesetz sei schließlich da, um die Unschuldigen zu schützen und nicht, um sie noch unglücklicher zu machen. Hat sie jemals wieder darüber gesprochen? Nein. Soweit ich weiß. Und ihr glaubt also, dass Aline Glennon das Opfer einer Vergewaltigung war? Ja, das vermuten wir. Wahrscheinlich in der Zeit, in der ihre Mutter im Krankenhaus lag. Und Claire soll davon gewusst haben und auch von der Schwangerschaft und hat dann alles arrangiert? Ja. Sie hat sogar den Eingriff bezahlt. Ich nehme an, man könnte ihr Konto daraufhin überprüfen lassen. Haben wir getan. Am 1. Oktober hat sie $500 abgehoben. Ich verstehe. Ja, dann. Bert, es tut uns sehr leid. Siebenundachtzigstes Polizeirevier, Detective Carella. Hallo? Hallo? Hier, Wechsler. Ja, Mrs. Wechsler? Ja, die Frau von dem Mann Josef. Josef Wechsler. Ja, ich weiß. Wie geht es Ihnen, Mrs. Wechsler? Na, wie soll's gehen? Es wird müssen. Aber ich möchte nicht klagen. Ich möchte nur bitten, dass Sie mir könnten die Rechnung wieder schicken. Ihr Detective, der was hier war, der hat sie genommen. Die Rechnung von dem Mann, der hat gemalt unser Auto. Ja, natürlich. Ich werde das sofort veranlassen. Tut mir leid. Was haben Sie gesagt? Die Rechnung. Dass ich will haben, die Rechnung. Nein, das andere. Die Rechnung von dem Mann, der was gemacht hat? Ja, gemalt hat er, der Maler, der unser Auto hat gemalt. Und der ist ein Schlawiner. Der Mrs. Wechsler, sprach Ihr Mann genauso wie Sie? Ich meine, Ihr Akzent? Oh, ja, sehr. Weil mein Josef, er hat gesprochen noch schlechter, aber er hat sich gegrämt darüber und gelernt hat er. Jeden Tag ein neues Wort hat er gelernt und er... Bert! Was ist? Was schreist du so? Ich glaube, wir haben die Lösung. Hallo, Mr. Manners. Oh, hallo. Hab Sie gar nicht gesehen. Tragen Sie diese Brille immer bei der Arbeit, Mr. Manners? Manchmal, nicht immer. Und warum, Mr. Manners? Wissen Sie, manchmal spritzt dieses Zeug überall rum. Wenn ich nur kleine Stellen ausbessern muss, ist's mir egal, aber wenn es sich um eine größere Sache handelt, setze ich lieber die Brille auf. Tragen Sie die Brille manchmal auch auf der Straße? Na klar. Haben Sie die Brille auch am Freitag, dem 13. Oktober, getragen? Was? Ahnung, kann sein. Warum glauben Sie, dass wir hier sind, Mr. Manners? Weiß ich nicht. Wegen dem gestohlenen Wagen? Raten Sie weiter, Mr. Manners. Keine Ahnung. Woher soll ich das denn wissen? Wir glauben, dass Sie ein Mörder sind, Mr. Manners. Was? Was glauben Sie? Dass Sie in der Carver Avenue in eine Buchhandlung gingen und... Raus damit, Manners! Womit? Lassen Sie mich! Oh. Raus damit! Ich weiß es nicht! Bert, reiß dich zusammen! Raus mit der Sprache, los! Oh, du... Du Hurensohn! Rede! Warum? Warum, verdammt nochmal! Ja, oh mein Gott, meine Nase! Oh Gott! Lass gut sein, Bert! Nein, nicht! Nein! Los, sag es! Dieser verdammte Drecksjude, der kam rein und meckerte wegen der Farbe, sie sei falsch! Der verdammte! Die ganze Arbeit sollte ich normal machen. Schon da wollte ich ihn kalt machen. Der dreckige, stinkende Hurensohn. Was aß? Das lass ich mir nicht bieten. Der dreckige Jude konnte nicht mal richtig Englisch. Ich bin ihn nach und hab... Ich hab ihn umgelegt. Ihn und... Hör auf! Bert. Er hat gestanden und kommt vor Gericht. Also, ich habe den Bericht, wie sich Mr. Manners seiner Festnahme widersetzt hat, fix und fertig im Kopf. Das Polizeirevier. Ich war's. Von Ed McBain. Aus dem Amerikanischen von A.B. Noack. Hörspielbearbeitung Norbert Jochum. Die Rollen und ihre Darsteller. Detective Steve Carella, Rudolf Kowalski, Bert Kling, Wotan Wilke Möhring, Meier Meier, Rainer Bock, Hal Willis, Walter Renneisen, Arthur Brown, Udo Schenk. Lieutenant Pete Burns, Edgar M. Bölke. Dave Murchison, Wolfgang Höper. Claire Townsend, Wiebke Szeszonka. Mr. Townsend, Charles Wirtz. Mayra Klein, Karin Schröder. Ruth Wexler, Rosemarie Fendel. Mrs. Wexler, ihre Schwester, Brigitte Göbel. Mrs. Glennon, Andrea Zanaboni. Terry Glennon, Marian Funk. Fred Battista, Michael Lucke. Mr. Fennerman, Jochen Nix. Buddy Manners, Guntram Bratia. Sowie Eric Borner als ein Polizist am Rande. Besetzung: Gudrun Eggert. Ton und Technik: Helmut Becker und Julia Kümmel. Regieassistenz: Stefanie Loray, Christoph Müller, Wolfgang Binder. Musik: Sabine Wortmann. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Hessischer Rundfunk 2006. Redaktion und Dramaturgie: Peter Liermann.